betäubt, damit man es vergisst. Wir leben in einer Zeit, in der das Kapital regiert, in der man Macht erlangt, wenn man einfach alles schmiert. Die Reichen immer reicher, unser Volk es blutet aus. In den Chefetagen-Partys feiern sie in Saus und Braus. Mach die Augen auf und sieh, was links und rechts passiert. Wie man sie in den Augen ist, in den Abgrund marschiert. Wenn man nur gewinnen ist, wenn man einfach alles misst. Und man sich dann betäubt, damit man es vergisst. Und der dumme Michel schuftet sich den Zipfel krumm. Wie ein Hamster in seinem Rädchen rennt er sich die Füße wund. Doch ist das ganze Geld eines Tages nicht mehr wert. Wir tanzen auf der Asche, wenn der Sinn zur Hölle fährt. Mach die Augen auf und sieh, was links und rechts passiert. Wie man sie in den Augen ist, in den Abgrund marschiert. Wenn man nur gewinnen ist, wenn man einfach alles misst. Und man sich dann betäubt, damit man es vergisst. Mach die Augen auf und sieh, was links und rechts passiert. Wie man sie in den Augen ist, in den Abgrund marschiert. Wenn man nur gewinnen ist, wenn man einfach alles misst und man sich dann betäubt, damit man es vergisst.